großen gelben Mond. Da haben wir uns beigewohnt. Hab ich gesagt, ich hab dich lieb. Und dabei war es nur der Trieb. Vor einem großen gelben Mond. Da haben wir uns nicht geschont. Nur dass ich dann gelogen hab, das war's, was ich mir nie vergab. Kann ja mal sein, dass zwei sich wollen, ohne sich zu lieben. Steht es euch ein, nicht so verstohlen, Trieb hat euch getrieben. Und jener große gelbe Mond und jene Angst vom Tod, wo das Fleisch am Fleische tont, da hat es keine Not. Der gelbe Mond und jene Angst vom Tod, nur wo das Fleisch am Fleische thront, da hat es keine Not.